spielt der Meister und dieses ist der Feind. 30.000 Fans, die singen jetzt Ole. Der deutsche Meister, das wird der SVW. Deutsche Meister, deutsche Meister, wird der SVW. Deutsche Meister, deutsche Meister, wird der SVW. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Schieße in der Ostkurve und Feuerswerda an. Das hören dann die Jungs und strengen sich dann an. Und Otto steht am Spielfeld an und dirigiert die Karajan. Das macht dann auch die Mannschaft an und der Gegner wird überrannt. Deutscher Meister wird der SVB. Deutscher Meister, deutscher Meister wird der SVB. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Auch bei schlechtem Wetter, da sind wir alle da. Ob Sonne, Schnee oder Regen, das ist doch ganz egal. Sind wir dann im Stadion und fällt dann auch das Tor, dann freuen wir uns alle.